Hallo und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe des E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute einen internationalen Gast und ihr werdet gleich erfahren, woher er ist und wer er ist. Ich möchte auf jeden Fall mit dieser Episode meine kleine zweiteilige Serie zum Thema Dänemark fortsetzen. In der letzten Folge habe ich ja einen kleinen Reisebericht zu einem Besuch in Aarhus zum Doc 1 gesendet und sehr wahrscheinlich kennt mein heutiger Gast Aarhus in das Doc 1 auch. Aber begrüßen wir erstmal hier Lars. Hallo Lars. Hallo Thorsten. Lars, schön, dass du da bist. Wer bist Danke. Du denn? Ja, mein Name ist Lars Fralle-Pedersen. Ich bin aus Dänemark. Ich bin Staatssekretär für Klima, Energie und Versorgung und ehemaliger Generaldirektor für die Digitalisierungsbehörde in Dänemark. Ja, das war genau die Frage, die ich jetzt gleich anschließen wollte. Warum spricht ein Staatssekretär für Klima mit mir über E-Government? Aber du hast ja das Thema E-Government in Dänemark maßgeblich mitgestaltet. Ja, ich war Generaldirektor über 6 Jahren und habe mit der Digitalisierung habe ich mich über 15, 16, 17 Jahre mich damit beschäftigt. Sehr gut. Und deswegen sprechen wir heute auch. Und wir wollen jetzt mal ganz einfach einsteigen, um so ein bisschen erstmal Dänemark zu charakterisieren und wie sich das zu Deutschland unterscheidet. Kannst du ein bisschen was zum Aufbau des Staates sagen? Weil wir in Deutschland sind wir ja föderal aufgebaut. Wie sieht es da in Dänemark aus? Ja, Dänemark ist kein föderaler Staat. Wir haben einen Staat, wir haben eine Region, die hauptsächlich für die Gesundheitssektor verantwortlich sind. Und dann haben wir Kommunen, die sehr selbstständig sind, aber auch selber Steuern ausschreiben können. Aber wir haben keine föderale Struktur. Okay, das heißt, ihr werdet diese E-Government-Vorgaben oder überhaupt E-Government-Entwicklungen, die ihr macht, werden alle zentral quasi ausgerollt aufs ganze Land. Ja, eigentlich in Zusammenarbeit, weil wir können nicht, also natürlich können wir ein Gesetz machen und dann können wir auch dazu die Kommunen zwingen, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber wenn es zu Digitalisierung kommt, dann arbeiten wir hauptsächlich durch Zusammenarbeit zusammen. Also wir werden uns einig, wir beteiligen uns daran, auch mit Investitionen. So, wir investieren zusammen in Infrastrukturen zum Beispiel. Wir haben seit über jetzt 20 Jahren eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Regionen, um diese Digitalisierungsagenda zu betreiben in Dänemark. Da hast du gerade schon ein gutes Stichwort gebracht, seit über 20 Jahren. Also das Thema Digitalisierung ist nichts Neues für euch. In Deutschland glaubt man manchmal, dass die Digitalisierung gerade erst begonnen hat. Ihr beschäftigt euch seit 20 Jahren mit dem Thema Digitalisierung. Wie hat denn das Ganze angefangen? Ja, also man muss dann ja über 20 Jahre da zurückgehen. Dänemark hat es eigentlich angefangen, ungefähr im Jahr 2000. Da wurde es anerkannt, dass man, wenn man in Dänemark diese Digitalisierung vorantreiben möchte, dann musste man zusammenarbeiten. Man brauchte eine digitale Signatur, um den Bürgern enger an die Digitalisierung das zu ermöglichen. Zum einen, man wollte mehrere Services digitalisieren. Und dann hat man eine enge Zusammenarbeit gemacht, um das zu gestalten. Wie wollte man das machen? Und dann hat man sich in 2001 darauf geeinigt, Digitalisierungsstrategien zusammenzumachen. Man hat sich geeinigt, auch verschiedene Mitarbeitern zusammenzubringen, um über eine 3-jährige Periode diese Digitalisierung voranzutreiben. Das war der Anfang. Das wurde dann zu mehr und mehr. Man hat mehr und mehr Infrastrukturen aufgearbeitet und auch mehr und mehr Services an den Bürgern zur Verfügung gestellt. Also ich habe hier einen kleinen Spickzettel, bin dir ein kleines Stück voraus. Ich habe hier 2004 habt ihr das Thema E-Rechnung tatsächlich schon angegangen, was wir hier in Deutschland ja gefühlt erst gestern angefangen haben. Und das Thema gemeinsame Infrastruktur ist auch relativ schnell auf den Plan gekommen, mit der Easy-ID damals. Ja, wir haben dann, also die E-Rechnung wurde 2005 obligatorisch gemacht für die Unternehmen in Dänemark. Also wenn man eine Rechnung an den öffentlichen Behörden schicken mochte, dann konnte man es nur digital machen. Das war die erste, kann man sagen, große Entscheidung, auch als eine Entscheidung, die alle Behörden verpflichteten. Man hat auch schon 2002 eine digitale Signatur geschaffen. Das war nicht eine perfekte Signatur, kann ich sagen, aber das hat man dann eine zweite Generation angefangen. 2007 und 2010 wurde dann lanciert diese Easy ID, die jetzt gerade eben von einer dritten Generation meine ID heißt es jetzt. Mhm. Dann diese dritte Generation wird jetzt zurzeit implementiert in ganz Dänemark. Genau, aber da hast du mir gerade ein gutes Stichwort gegeben. Angefangen hat das mit Easy ID, dann kam das ganze Thema NEM ID. Das, ich glaube, das ist das, was den meisten Deutschen, die sich in dem Bereich bewegen, bekannt ist. Und jetzt heißt das Ganze mit ID, also es heißt dann meine ID. Ja, genau. Und wie hat sich die weiterentwickelt? Also du hast gesagt, am Anfang war es eher so eine Art Signatur, aber keine so richtige, aber irgendwie schon mal was, um digital handeln zu können. Und wie hat sich das dann entwickelt zur aktuellen MIT-ID und wie schaut die aus? Ja, die erste digitale Signatur in Dänemark wurde durch einen Prozess, was heißt das, einen Tendering-Prozess durchgeführt. Eine dänische Telekom Gesellschaft hat das gewonnen und hat diese digitale Signatur aufgebaut. Die wurde dann nur für die öffentlichen Behörden benutzt. Mhm. Das war ziemlich schwierig, diese digitale Signatur an den Bürgern zu überzeugen, so eine zu kriegen und es zu benutzen. Es war ziemlich kompliziert. Man musste Software auf seine PC installieren. Das hat uns sehr, sehr viele Probleme gegeben. Dann hat man sich dafür entschieden, 2010 einen neuen Prozess durchzuführen und gehofft, dass die Banken ihre digitale Signatur an den öffentlichen Behörden anzubieten. Und das ist dann auch gelungen. Man hat also eine Easy ID lanciert 2010, die dann nicht nur für die Behörden benutzt werden konnten, sondern auch für den Banken. Und seitdem hat über 400 privaten, ja, ich glaube, es ist viel mehr heute, aber über 400 Unternehmen verschiedenen Arten hat dann auch diese NEM-ID, Easy-ID zu sich genommen und an den Bürgern benutzt. Und ungefähr 25% von allen Interaktionen wird an den Behörden gehen und den Rest geht über den privaten benutzt. Also das heißt, ihr habt gleich von vornherein die Industrie quasi mit reingenommen, also Banken, Versicherungen, damit man ein bisschen mehr Wert hat, als nur einen Antrag zu stellen. Ja, und das bedeutet auch, dass man sich digital identifizieren kann, wie man von Pass oder Personalausweis kennt. Also so ein digitaler Personalausweis kann man das sagen oder nennen. Und es wird dann ja nicht nur in öffentlichen Behörden benutzt, überall, sondern auch, wenn man sich zum Beispiel über eine Bank identifizieren muss oder wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will oder wenn man sich verheiraten will, kann man also diese digitale Signatur, diese Easy-ID benutzen. Ich habe gehört, heiraten geht bei euch total einfach und nur online. Ja, das ist genau. Das kann eigentlich online geschehen, aber man kann sich auch scheiden lassen digital. Das hat eigentlich eine politische Diskussion nachhinein mitgeführt, weil man hat eine Steigerung von Scheidungen gesehen, nach dieser Digitalisierungsprozess durchgeführt wurde. Und es hat sich in dem dänischen Parlament eine Diskussion ausgespiegelt, dass wollte man das verzögern, dass man eine Bedenkungszeit einsetzen müsste, damit man sich länger einigen müsste, bevor man sich scheiden konnte, weil man hat gemeint, dass es so einfach wurde. Ja, in Deutschland haben wir das ähnlich mit dem digitalen Kirchenaustritt. Aber kommen wir mal wieder zurück zu den ganzen IDs. Genau, also ihr habt von vornherein alle mit abgeholt, dass man nicht nur Anträge stellen kann, sondern damit auch seine Bankgeschäfte und Versicherungsgeschäfte machen kann. Und wie sieht denn die technische Entwicklung aus, von der Easy-ID bis hin zur MIT-ID? Das werden ja wahrscheinlich unterschiedliche Iterationsstufen sein, oder? Genau, ja. Also die Generation mit Easy-ID wurde ja Also war ziemlich kompliziert. Natürlich, die Banken hatten eine Infrastruktur gehabt, die nicht und die wollten nicht diese Infrastruktur mit den Behörden teilen und gleicherweise umgekehrt. Also wir wollten nicht diese Infrastruktur völlig gleich haben mit den Banken. Mhm. Und deshalb ist unter dem, kann man sehen, den Hub von den, also den Motorhub von den ECID. Ah, Motorhaube, okay. Ja. Entschuldigung, Motorhaube. Ja. Gibt es, ich glaube, bis zu 6 zu 7 verschiedene Infrastrukturen. So, also, dass der Bürger das Gleiche sieht, mhm, deutet nicht, dass die Infrastruktur gleich ist. Ah, okay, aber ihr habt dann standardisierte Schnittstellen geschaffen. Und ja, genau. Und das sieht völlig gleich aus, aber ist nicht gleich unter den Hub. Aber die dritte Generation jetzt, mein ID, dann hat man sich darauf geeinigt, diese Infrastruktur wollte man zusammen betreiben, also eine völlige gleichgestellte Partnerschaft. Mhm. Und man teilt auch den Kosten, also 50%. Und der Infrastruktur ist auch jetzt modernisiert und gleichgestellt. So ist eine gemeinsame Infrastruktur mit Schnittstellen für den öffentlichen Behörden und Schnittstellen für den Banken. Mhm. Und es wird jetzt zurzeit an den Bürgern angebietet. Zurzeit ist es, kann man sich selber dafür entscheiden, wann man zu mein ID übergehen möchte, aber ich glaube, innerhalb ein Jahr oder so, dann wird es dann für den Rest obligatorisch werden, um den auf die neue Infrastruktur umzustellen. Und wie habt ihr das mit der Infrastruktur gemacht? Habt ihr eine Firma gegründet, also Public-Private Partnership-Firma oder wird das einfach alles irgendwie in einen Topf geworfen? Ja, es ist eigentlich eine Gemeinschaft. Es ist eigentlich, man hat lange darüber sich auch juridisch diskutiert, wie soll man das machen. Es ist eigentlich eine Gemeinschaft mit einem Vertrag. Also was wie ein Verein dann, oder? Ein Verein, ja, genau. Mhm. In Deutschland ein Verein. Und man hat einen Verein aufgestellt mit einem Vertrag und dann hat man sich darauf geeinigt, ein Tendering-Prozess durchzuführen, also Ausschreibungsprozess. Ja, Ausschreibungsprozess durchzuführen und hat dann einen privaten Unternehmen gefunden, die diese Infrastruktur gebaut hat. Mhm. Okay, und das wird dann von Industrie und Staat gleichzeitig bezahlt oder von Banken und Staat? Banken und Staat, ja. So, die Banken haben sich darauf geeinigt, die haben sich selber eine Infrastruktur und auch ein Organisation aufgestellt und auf die andere Seite, auf die öffentliche Seite, also Staat, Regionen und Kommunen haben sich auch dann zusammengestellt und hatten auch gleichzeitig eine Vereinbarung gemacht. Und dann wieder hat man gemeinsam eine Vereinbarung gemacht. Klingt sehr pragmatisch, finde ich gut. Ja, und funktioniert. Also man hat lange dafür gebraucht, natürlich, um auch die Risiken durchzudenken, um wie und in welche Formen kann man wieder raustreten, was passiert, wenn zum Beispiel ein Hacker-Attack geschieht und so. Also man hat wirklich viel Zeit dafür benutzt, um alle Risiken durchzudenken. Aber ich denke, ja, ich war jetzt selber daran beteiligt. Also wir haben eine gute Arbeit gemacht, glaube ich. Und auf eine Anerkennung auf beiden Seiten, glaube ich, dass es von Bedeutung ist, dass wir von den Behörden denken, wir sind nicht perfekt, um die Digitalisierung zu betreiben. Wir verstehen vielleicht nicht die Kunden am besten. Das tun die Banken. Mhm. Die Banken haben auch oft eine bessere verstehen besser, wie die Infrastruktur modern sein soll. Und wir haben die verschiedenen Architekten, also unsere öffentlichen Architekten und die privaten Architekten zusammengesetzt, um die beste Infrastruktur zu erdenken. Und durch Pragmatismus ist es uns gelungen. Und ich denke, das kommt ja auch zu Vergnügen. Also es ist viel einfacher, digitale Signatur zu benutzen, als zum Beispiel die wir im Jahr 2001 aufgestellt haben. Das klingt nach einem Konzept, was man sich in Deutschland auch mal anschauen könnte. Also bestimmt, ja. Und man hat ja auch in Europa verschiedenen Ländern, besonders die skandinavischen Ländern haben sich viele von denen, also Schweden und Norwegen, hat sich mit den Banken vereinbart. Mhm. Und eine Infrastruktur aufgestellt, die auf beiden Ebenen benutzt werden können. Und man sieht auch eine größere Anzahl von Benutzern und auch eine Zufriedenheit. In Dänemark sind wir bei, ich glaube, ungefähr 95% sind mit dieser NEM-ID, also Easy-ID, zufrieden. Mhm. Okay, 95%, das ist ja fast nordkoreischen Zustanden. Ja, das ist, genau. Zufriedenheit, also ja. wirklich hohe Zufriedenheit und auch Vertrauen in diese Lösung. Und wir benutzen es ja für fast alles, was man denken kann. Also nicht nur für Kommunikation mit den öffentlichen Behörden, sondern auch, um sich zu unterzeichnen. Zum Beispiel, wenn man ein Haus kaufen möchte, wenn man seine Steuern eingeben möchte, was auch, ja, sich scheiden lassen oder zum Beispiel einen Lohn aufnehmen. Das geschieht jetzt alles digital und mit dieser NEM-ID, ja, und die dritte Generation dann mein ID. Jetzt hast du gerade schon ganz kurz angesprochen, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, die man, wofür man dann die NEM-ID benutzen kann. Wie hat sich denn das entwickelt mit diesen tatsächlichen Online-Diensten? Weil nur so eine ID bringt mir erstmal gar nichts, außer dass ich mich irgendwie identifizieren kann digital. Wie haben sich dann diese Leistungen online so entwickelt? Man kann sich scheiden lassen, man kann heiraten, man kann ein Haus kaufen, aber da wird es dann noch mehr geben. Ja, und es ist auch in Dänemark obligatorisch, sich digital selber zu bedienen. Mhm. Man kann sich anmelden, dass man das nicht beherrscht, dann kann man entnommen werden von dieser digitalen Selbstbedienung. Aber in Dänemark ist es seit zwischen 2012 und 2015 ist verschiedenen Entscheidungen getroffen worden im dänischen Parlament, die viele von den Lösungen jetzt obligatorisch gemacht wurde. Okay. Die Geschichte dazu gehört eigentlich, man muss dann wieder zurückgehen an 2005, wo die ersten Schritte für diese obligatorischen Lösungen angefangen wurde. Also man hat sich zum Beispiel, wenn man eine Rechnung schicken wollte, wurde dann in 2005 obligatorisch geworden für den Unternehmen. Mhm. Man hat dann schrittweise entdeckt, dass viele von den Lösungen, auch von den Bürgern angeboten wurde, funktionierten eigentlich ganz gut, aber viele haben es einfach nicht benutzt. Und dann hat man entdeckt, ja, wenn man zum Beispiel BAföG in Dänemark, einen Antrag für BAföG gestellt wollte, dann hat viele es auf Papier gemacht. Mhm. Wenn man umziehen wollte, dann hat man das auch auf Papier gemacht. Und dann hat man entdeckt, wenn man zum Beispiel einen von den ersten wurde dann 2011 beschlossen, dass wenn man in Dänemark einen BAföG-Antrag stellen wollte, alle Studierenden in Dänemark kann BAföG kriegen. Auch ohne es zurückzuzahlen. Bessere Lösung als in Deutschland, glaube ich. Ja, es gibt auch in Deutschland BAFÖG, was man nicht zurückzahlen muss. Okay, also aber in Dänemark können alle Studierende BAFÖG bekommen und brauchen es nicht zurückzuzahlen. Also alle beantragen es eigentlich. Und das hat man dann entschieden als das Erste, das obligatorisch zu machen. Sehr schnell wurde dann natürlich alles hundertprozentig. Und dann hat man davon gedacht, okay, vielleicht sollen wir mehrere Ebenen obligatorisch machen. Dann hat man eine Strategie in 2012 ausgegeben, die gesagt hat, man will dann zwischen 2011 und 2015 das Ziel erreichen, dass 80% von allen Kommunikationen mit den Behörden soll dann digital geschehen. Mhm. Nicht nur mit Briefen, sondern auch, wenn man sich selber bedienen möchte. Und dann hat man verschiedene Lösungen ausgewählt. In 2012 hat man dann die ersten 10 Lösungen aufgestellt, die obligatorisch werden sollten. Die ersten Lösungen waren dann sehr an jüngeren Bürgern gedacht und dann hat man über jedes Jahr neue Lösungen ausgewählt, die dann natürlich mehr und mehr an älteren Einwohnern angezielt waren. Mhm. So, jetzt sind ja über 90 Lösungen sind heute obligatorisch zu benutzen. Alle große Lösungen sind jetzt obligatorisch. Zum Beispiel, ja, wenn man digitale Sozialleistungen beantragen will, wenn man umziehen will, wenn man sich scheiden will, wenn man seine Steuern, Erklärungen, ist auch völlig digital heute. So sehr, sehr vieles geschieht jetzt völlig digital in Dänemark. Mhm. Das hat man dann gleichzeitig auch mit den Briefen durchgeführt, dass man 2014 wurde es so, dass man als privaten Unternehmen konnte man nur digitale Briefe an den Behörden schicken und auch bekommen. Und mhm. das wurde dann auch 2015 für Bürgern durchgeführt. Ja, das ist, auch noch, das ist auch noch ein Thema, da wollte ich auch noch drauf ansprechen, mit dieser digitalen Post. Ja. Das habt ihr ja relativ schnell auch eingeführt, dass jeder Bürger ein eigenes digitales Postfach bekommen hat, ja. Wo die Behördenpost reinging und Banken- und Versicherungspost reinging und man sich tatsächlich auch noch dafür anmelden konnte, dass die private Post auch da reingeht. Ja, genau. Wie ist das, war das von vornherein verpflichtend? Oder haben die Leute das einfach so angenommen? Oder wie haben sie das angenommen? Ja, also die digitale Postlösung wurde eigentlich von privaten Unternehmen in Produktion gebracht. 2002, 2003 wurde von Anfang an eigentlich an den Banken gezielt, dass die Bankkunden konnten dann Briefe von den Banken in dieser digitale Postfach bekommen. Mhm. Das hat auch dann, haben sie versucht, die öffentlichen Behörden zu überzeugen, das zu benutzen. Hat man auch, aber sehr wenige Bürger haben sich dann für den öffentlichen Post gemeldet. Mhm. Und wir haben dann entdeckt, dass wenn wir das irgendwie umkehren und sagen, alle, die diese digitale Post kriegen konnten, sollten es auch. Die es nicht konnten, sollten natürlich immer noch Briefe bekommen. Und wir haben dann auch einen öffentlichen Tendering Process. Ausschreibung. Ausschreibung, genau. Eine Ausschreibung gemacht und diese private Unternehmen haben es dann diese Ausschreibung gewonnen. Mhm. Und wir haben es dann so hingestellt, dass wenn man auf private Briefe kriegen konnte, konnte man das auch ja sagen. Man musste aber Post von den öffentlichen Behörden bekommen. Mhm. Ab einem bestimmten Datum. Und man konnte sich dann entschuldigen. Und es wurde keine, man konnte einfach zum Kommunen hingehen und sagen, ich will nicht digitale Post haben. Mhm. Und dann konnte man dann entnommen werden. Also es war quasi Opt-out. Also man hat. Ja, genau. Es gibt also eine Opt-out-Möglichkeit für alle über, man muss also ein digitales Postfach haben, wenn man 15 Jahre alt ist. Mhm. Man kann opt-out, wenn man das will. Und also das hat ungefähr jetzt 85% bekommen ihr Post digital heute. Das ist von allen sehr cool. Ja, genau. Also das ist mehr, als wir gedacht hatten. Mhm. Auch Privatpost kriegen die auch digital? Ja, es ist so, dass das Problem ist eigentlich, dass auch die privaten Briefe sind verschwunden, weil es war ja vorhinein so möglich, dass privaten Unternehmen diese digitale Postfach auch benutzen konnten. Aber weil so viele Bürger es nicht machten und sich auch nicht dafür entschieden hatten, war das nicht so viel. Aber nachhinein, als die Behörden sich gar nicht hatten, dann sind viel mehr und mehr Zug gekommen. Mhm. Das bedeutet heute, dass die dänische Post Gesellschaft ja große ökonomische Probleme hat, weil das sehr, sehr wenige Briefe rumgetragen werden. Ja. Man schickt also mehr Pakete als Briefe in Dänemark heute. es hat sich wirklich, wirklich geändert. Und die Zahlen sind wahnsinnig groß. So ist natürlich auch teuer geworden, einen normalen Brief zu schicken, weil so wenige Briefe in Dänemark umgeteilt werden. Ja, das merke ich jedes Mal im Urlaub in Dänemark. Wie sieht es aus mit genau sowas, Postkarten und Weihnachtsbriefe? Die werden aber nicht digitalisiert, oder? Nein, das gibt es immer noch. Aber mehr und mehr ist es ja auch wegen Klima nicht gut, Papier zu schicken. Also es sieht man auch mehr und mehr, dass Leute natürlich digital sich auch zu Weihnachten begrüßen. Mhm. So Briefe generell sind wirklich, wirklich sehr, sehr wenig. Und ich glaube, innerhalb von den nächsten Jahren, man hat sich schon dafür mehr und mehr geeinigt, aber ich glaube, innerhalb von den nächsten Jahren wird man auch sehen in Dänemark, dass man sagt, dass jeder Brief ist eigentlich ein Paket. weil man kann so wenig Briefe nicht umtragen. Es gibt keinen Business Case dafür. Hat die dänische Post in Dänemark hat große Probleme, die letzten Briefe rumzutragen, weil der Business Case ist einfach nicht mehr da. Es ist ziemlich teuer. Ja, verstehe ich. Wenn keine mehr dabei sind, werden die Gebiete größer und es wird kleiner und kleiner und weniger. Genau. Wie nimmt das die Bevölkerung so an? Also das ganze, die ganze Digitalisierung. Also wir haben ja in Deutschland haben wir viele, viele Widerstände, gerade gegen unseren digitalen Personalausweis oder die E-Mail. Da haben wir massive Widerstände. Wie sieht es da in Dänemark aus? Ja, wir haben nicht die gleiche Diskussion in Dänemark. Es ist, natürlich gibt es mehr und mehr Verunsicherung über Daten und was geschieht mit meinem Privatleben und so generell in Dänemark. Aber wenn es zu den dänischen Behörden kommt, ich glaube, da ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu Deutschland. In Dänemark vertrauen die Bürger den Behörden. Ich glaube, aber dieses Vertrauen kann man, das muss man ja auch aufbauen. Ja. Ich glaube, es ist für uns gelungen zu zeigen, dass es Sinn macht, dass es das Leben vereinfacht. Zum Beispiel mit den Steuern. In Dänemark brauchen, ich glaube, durchschnittlich ungefähr 90-95% von allen Bürgern brauchen überhaupt gar nichts zu tun, wenn es zu den Steuern kommt. Okay. Das wird völlig automatisch gemacht. Das ist so das große Frage in Dänemark, kriege ich Geld zurück oder muss ich Geld zahlen? So einmal im Jahr, ich glaube, das ist normalerweise im Februar, ein Wochenende im Februar, dann veröffentlicht die dänischen Steuerbehörden, muss man entweder zahlen oder sein Geld zurückkommen. Das ist das einzige Zeitpunkt, wo die meisten an seine Steuern denken. Sonst nichts. Das ist ungefähr 90-95% von allen Bürgern brauchen einfach nichts zu tun. Das ist völlig automatisiert heute. Das ist ja ein großer Unterschied zu Deutschland. Das ist zum einen, also es macht das Leben einfacher und wir vertrauen es. Zum Beispiel auch, wenn man es zum Beispiel zum privaten Immobilien, also in Dänemark kann man ein Haus kaufen, völlig digital. Man kann das von seinem Wohnzimmer aus machen. Auch mit seiner Frau. Sich digital dann zu unterzeichnen und seinen Steuern und seinen Vertrag und auch seinen Lohn aufzunehmen. Das kann völlig digital durchgeführt werden, von zu Hause aus. Wie sieht sowas dann aus? Weil das ist ein Thema, wo ich mir immer wieder Gedanken mache, was mit unserer EID zum Beispiel gar nicht richtig gut funktioniert. Also ich schließe einen Vertrag und auf dem Vertrag müssen drei Parteien unterschreiben. Der Ehemann, die Ehefrau und der Notar. Ja, in Dänemark haben wir fast kein Notarsystem mehr. Es gibt fast nur mit Testamenten und solche Arten von Erklärungen. Also man braucht keinen Notar, wenn man ein Haus kauft. Okay, man hat nur einen Käufer und einen Verkäufer und dann kommt es ins Grundbuch an. Normalerweise in Dänemark wird das dann über Banken gemacht. Man kann sich auch selber direkt registrieren, sein Haus, sein Kauf oder Verkauf von einem Haus direkt am ein Buch ein registrieren. Grundbuch. Das kann dann entweder durch den Bank gemacht werden oder direkt in das Grundbuch. Ah, okay, da hat die Bank hat quasi so einen Teil der Aufgaben der Notare übernommen mit der Meldung ans Grundbuch. Genau, weil man kann, in Dänemark ist es oft so, dass man, wenn man ein Haus kauft, dann braucht man einen Lohn aufzunehmen. Das wird dann völlig automatisch durch das den Bank kann dann direkt mit dem Grundbuch dann diese Registrierung durchführen. Das entweder da, wenn man einen Lohn braucht, das wird dann 99% von allen Fällen wird das durch den Banken gemacht. Oder man kann ja auch selber, wenn man das will, direkt im Grundbuch diese Registrierung durchführen. Und hat sich das verändert durch die Digitalisierung oder war das von vornherein schon so? Nee, die Digitalisierung hat diesen Prozess völlig beschleunigt. Das wurde dann in 2007 entschieden und dann auch innerhalb von sehr wenigen Jahren durchgeführt. Das bedeutet heute, dass es gibt sehr wenige Angestellte in das Grundbuchregistrierung, weil das läuft alles völlig digital und hat enorme Zeitersparnisse erzeugt, nicht nur für den Bürgern, sondern auch für den Banken. Und ja, natürlich war da ein sehr, sehr guten Business Case dahinter. Und diese Ersparnisse wurden dann zum Teil von den Behörden dann aufgenommen und erspart. Und natürlich haben die Banken dann auch eine große Ersparnis erlebt. Und für den Bürgern ist ja auch ein großer Gewinn dabei, weil es jetzt heute sehr einfach ist. Es geht sehr schnell und es ist glaubhaft. Und man kann selber in seinem Grundbuch nachsehen. Also man kann ja den Grundbuch von zu Hause aus öffnen und sehen, was ist über meinen Immobilien registriert zum Beispiel. Das wär ein Traum in Deutschland. Transparenz. Aber wenn ich das dann richtig verstanden habe, habt ihr, um besser digitalisieren zu können, habt ihr die Prozesse angepasst und dazu Vorschriften und Gesetze verändert, dass man das digital auch sinnvoll machen kann? Ja, wir haben also dafür entschieden in Dänemark, man kann sagen, zum einen, was hat die Digitalisierung vorangetrieben? Ich glaube, zum einen ist natürlich es einfacher für den Bürgern und für den Behörden zu machen. Zum anderen Geld zu ersparen, um für andere Zwecke zu nutzen. Mhm. Zum Beispiel diese digitale Post hat ja unheimlich große Gewinne gemacht für den Behörden. Weil es wurde dann, man hat ja Porto erspart, man hat Papier, brauchte man nicht länger zu produzieren und zu verpacken und so weiter. Alles wurde dann einfach digital ermöglicht. Das hat ja große Ersparnis ergeben. Mhm. Das hat man zum einen Teil den Behörden hatten, das erlaubt, einen Teil von den Gewinnen selber zu behalten, aber zum anderen Teil wurde das in das dänische Finanzministerium dann auch aufgesammelt und für andere Zwecke zu nutzen. So viele von den Entscheidungen, dass man Digitalisierung in Dänemark obligatorisch machen wollte, hat zum Teil auch mit den ökonomischen Krise seit 2008, also deswegen ja 2012, mhm, Entscheidungen über diese digitale Post und so weiter durchzuführen, war ja auch damit zum Teil damit zu tun, dass man auch gern Geld erspart durch diese Prozesse. So, das hört auch dazu. Ja, und man hat dann Vorschriften benutzt, auch seit 2005 schrittweise mehr und mehr Vorschriften, mehr und mehr Gesetzgebung benutzt, um das hinzubekommen. Weil wir sehen ja selber, das wissen wir von vornherein, wir sind ja gewohnt, verschiedenen Sachen auf die gleiche Weise zu tun, wie wir es immer getan haben. Weil hier können wir den Bürgern davon überzeugen, das was anderes zu tun. Ja. Und das haben wir dann die Gesetzgebung benutzt, um das zu ändern. Natürlich haben wir dann sehr gezielt daran gemessen, war das Vertrauen da? Wollten die Bürger dann mitmachen? Wollten sie sich das anpassen? Und hat die Systeme dann auch funktioniert? Und wenn das alles, was aufgefüllt wurde, haben wir es dann durchgeführt. Und nachhinein können wir jetzt sehen heute, dass die Zufriedenheit auf mehreren Ebenen angestiegen ist. Und das Vertrauen ist groß an die Lösungen, die wir an den Bürgern anbieten. Das heißt, es gab auch eine große Veränderung im Mindset der Gesetzesmacher, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich ist bei jedem Gesetz digital mitgedacht worden und wahrscheinlich auch digital first und nicht irgendwie, wir planen jetzt mal einen analogen Prozess und dann gucken wir, wie wir das digitalisieren können. Nein, also natürlich ist es so, wenn man Behörden haben ja Gesetzgebungen über Jahre hinweg geschaffen. Mhm. Als wir 2001 uns dafür entschieden hatten, ich war da auch mit als junger Mann, dieser digitale Taskforce, die dann aufgestellt wurde für 3 Jahren damals. Eine von den ersten Problemen war ja zum Beispiel, wie kann man sich digital unterschreiben? Mhm. Wie sieht eine Unterschrift aus? Und in vielen Gesetzgebungen, zumindest in Dänemark, sind es ja aufgeführt, das muss unterzeichnet werden. Schriftvorbeifordernis, das haben wir genau, davon auch. Muss dann sich, muss es alles geändert werden. Man muss dann, und da ist ja auch vielleicht auch ein Unterschied zu Deutschland, das ist zumindest mein eigener Erlebnis, dass in Dänemark, glaube ich, die Juristen sind mit, aber bestimmt nicht alles. Also wir sagen auch, wir wollen es anders haben. Wir müssen das umdenken. Nein, ja. Unterschrift ist nicht notwendig. Das kann ja auch anders aussehen. Ein Brief muss nicht unterzeichnet werden. Man kann ja beweisen, dass es auf andere Art unterzeichnet ist. Mhm. Und dann kann man es verschicken. Also wie können wir das hinkriegen? Und deshalb es ist es auch deutlich in Dänemark, dass die Politiker haben also auch gesagt, wir wollen das. Wir wollen eine digitale Post schaffen. Wir wollen eine EasyID haben, um unterzeichnen zu können. Wir wollen, dass private Immobilien verkauft und gekauft werden können auf eine sehr einfache digitale Art. Das müssen wir hinkommen. Und dann musste man ja dann die juristischen Vorschriften das hinkriegen, mhm, und die auch die Organisationen ändern. Und das gehört auch dazu. Ja, gerade das mit dem Immobilienkauf und Verkauf, da habt ihr ja wahrscheinlich parallel dazu das Register dann online gemacht, also das Grundbuch dann öffentlich einsehbar gemacht. Ja, und in Dänemark war jede Kommune oder jede Region hat seine eigene, also die Behörde war dann verteilt über ganz Dänemark. Man hat sich dann entschieden, das alles zu sammeln, eine Behörde zu schaffen, eine Station, alles auf einmal kam da rein. Alles wurde dann automatisiert, also man brauchte nicht jemand, das durchzusehen. Das konnte also automatisch digitalisiert werden. Und das bedeutet dann auch heute, wenn man im Grundbuch eine normale Transaktion einführt, das wird dann innerhalb von Sekunden dann akzeptiert und man kann dann weiterkommen. Und das ist ja von großer Bedeutung, zum Beispiel, wenn man ein Haus kaufen will, dass das sehr schnell geht. Ja, und vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig Transparenz schafft und es öffentlich einsehbar macht, dann hat man ja auch dadurch ein Korrektiv dabei. Genau. Man kann dann gucken, ob irgendwas schiefgelaufen ist oder nicht oder ob irgendwelche Betrügereien oder Ähnliches da stattgefunden haben. Und das ist in Deutschland immer noch ein großes Thema. Also wir haben die Grundbücher alle in den Behörden liegen, auch wie es bei euch früher war, über ganz Deutschland verteilt, in jeder Kommune. Und da Einblick zu bekommen, geht zwar, aber ist äußerst kompliziert. Und man muss sagen, warum man jetzt sich unbedingt für den Grundbucheintrag dieses eines Grundstückes interessiert. Hm. Also man kann da nicht einfach mal gucken, wem gehört es denn jetzt? Genau, und das kann man in Dänemark. Mhm. Das ist viel mehr transparent. Auch durch diese Digitalisierung ist es heute möglich. Und nicht nur für den Kaufer, sondern auch von den Verkäufer, das durchzusehen. Also es ist leichter und dann ja auch mehr, wird dadurch mehr Vertrauen geschaffen. Sind eigentlich die Steuern so wie in Schweden auch so transparent? Nein. Nein, nein, in Dänemark kann man nicht, was anderen verdienen, kann man nicht in den Steuern sehen. Nicht in Dänemark, aber das kann man ja in Schweden, ja. Ja. Okay, was würdest du denn noch als einen der größten Meilensteine beziehungsweise einen der größten Fortschritte in der Digitalisierung von Dänemark beschreiben? Ich glaube, also zum einen natürlich, dass fast alle Lösungen digital geworden sind, dass wir digitale Post erschaffen haben, dass wir natürlich jetzt auch sehen können, dass zum Beispiel jetzt hier mit Corona war es sehr, sehr leicht in Dänemark digitale Lösungen zu schaffen, die es ermöglichten, zum Beispiel einen Corona-Pass zu schaffen. Wurde sehr schnell hingestellt. Es wurde auch möglich, natürlich Unterricht von zu Hause aus zu machen, weil die digitale Infrastruktur in Dänemark viel weiter ausgebaut ist als in Deutschland. So die digitale überall Internet. Alle Haushälter haben es. Das heißt ja, überall Internet. Das von vornherein schon gemerkt, wurde es also, auch, ist, ja. War es schon Gewohnsache in dänischen Schulen, dass man seinen eigenen PC also mit hat, schon vor Corona. War es auch gewohnt, man war es daran gewohnt, Lösungen zu benutzen. Es kommt auch zu Gesundheitssektor in Dänemark, ist die Gesundheitssektor, also besonders die Hospitalen in Dänemark, ist auch öffentlich. Da haben wir auch viele digitale Lösungen über den Jahren hinweg aufgestellt. Mhm. Aber das ist ja nicht vergleichbar zu Deutschland. Das ist ja ein Versicherungssystem, das man in Deutschland hat. Aber in Dänemark ist es öffentlichen Behörden. Ja, ihr habt nur eine Krankenversicherung, oder? Ihr habt keine verschiedene. Ja, ich war damals schon so beeindruckt, dass Rezepte einfach digital und ich kann mir das an den Supermarkt schicken lassen und kriege dort meine Rezepte, meine Medikamente ausgehändigt. Also das fand ich schon großartig. Ja. Man hat auch eine elektronische Patientjournal, die alle angehen können. Also jeder von zu Hause aus kann sich ansehen, was die verschiedenen Ärzten und in seine Patientjournal eingetastet hat. Patientenakte. Ja, genau. Gibt es also universell für alle zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel, ja. Rezepte ist auch völlig digital. Mhm. Medizin, Übersichten ist auch völlig digitalisiert worden. Also man kann, und das bedeutet ja auch sehr viel, dass man das verschiedenen Ärzte zum Beispiel kann sehen, was für Arten von Medizin kriegst du schon. Ja. Das hat das auch bedeutet, dass sehr viele Unfälle vermeidet worden ist. Mhm. Ja, das E-Rezept haben wir in Deutschland gerade mal wieder verschoben, weil es nicht fertig geworden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Letzten will ich auch sagen, was in allen Behörden sind, die interne Digitalisierung auch völlig digital durchgeführt. Also ich bekomme keine Papiersakten mehr, mhm. Und habe das seit Jahren nicht mehr bekommen. Auch als Staatssekretär, auch mit meinem Minister zum Beispiel, kommunizieren wir völlig digital. Das funktioniert. Das ist schön. Also wenn man bei uns einfacher, diese digitale Akten durchzusehen. Ja, wenn man in Deutschland in so Ministerbüros reinschaut, da liegen manchmal noch Berge mit Papier- und Unterschriftenmappen. Also nicht manchmal, eigentlich überall. Das bedeutet ja auch zum Beispiel, ist schneller zu entscheiden, zum Beispiel, wenn man soziale Leistungen antragt, das wird normalerweise in Dänemark ja sehr viel schneller gehen als in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Auch wenn man in Dänemark ein Auto kaufen will und das registrieren, das wird ja völlig automatisch heute gemacht. Das weiß ich. Deutschland ist ein Ganztags Unternehmen, wenn man... Ganz so schlecht sind wir in Deutschland da auch nicht. Also wir haben ja dieses sogenannte IKFZ, also Internet-Kfz-Anmeldung. Das geht schon digital. Also ich kann digital mein Auto anmelden, abmelden, ummelden, das geht schon. Aber in Dänemark ist ja bei euch auch anders. Das Auto bekommt einmal ein Kennzeichen und das behält es ein Leben lang. In Deutschland hat ja jeder Lust, seine Initialen auf seinem Kennzeichen zu haben. Deswegen wird bei jedem Verkauf des Fahrzeuges das Kennzeichen gewechselt. Ist auch möglich in Dänemark. Das ist unterschiedlich. Man kann, das ist auch ein bisschen mehr kompliziert in Dänemark. Aber es ist möglich, alles digital durchzuführen. Und man wird dann mit der Post bekommt man dann seine Nummer. Ja, dafür brauchen wir die Post dann doch noch. Ja, genau. Für Pass und ja. Ach, Pässe und sowas stellt ihr auch über die Post zu. Ja, das wird, man muss dann digital antragen. Mhm. Aber dann muss man dann zu Behörden hinkommen und die Biometrie durchzuführen. Ja. Das Bild zu machen. Und dann wird dann das Pass wird dann mit der Post erteilt. Gibt es einen Personalausweis in Dänemark? Es gibt nur den Pass. Ja, den brauche ich eigentlich nur, wenn ich ausreisen will. Ja, genau. Man benutzt dann auch, manchmal benutzt man auch Pässe, weil wir haben nicht so viel anderes mit einem Bild drauf in Dänemark. Also benutzt man oft zum Beispiel, um einen EasyID zu bekommen oder mein ID zu bekommen, muss man dann einen Pass benutzen oft. Man kann dann auch seinen Führerschein. Also Pässe wird dann auch innerhalb von Dänemark benutzt, um sich zu identifizieren, wenn das benötigt ist. Aber das ist oft nur so, das macht man einmal, wenn man eine EasyID hat, dann kann man das am meisten benutzt, um sich zu identifizieren, auch persönlich. Ah, das ist schön. Dänemark ist voll digital und die Bevölkerung steht da voll dahinter und macht voll mit und ist davon sehr angetan, wenn ich das verstanden habe. Ja, also wir messen ja jährlich daran und oft auch in den verschiedenen Lösungen. Also Die Zufriedenheit, wie ich gesagt habe, mit EasyID ist bei, ja, schwenkt zwischen 94-95%. Also wirklich gut. Alles über 90% muss man sich keine Gedanken machen. Genau. Ich glaube, es ist etwas nicht so hoch bei digitaler Post. Ich glaube über 80%, aber nicht bei 90. Ich kann den Zahlen nicht genau erinnern, aber ziemlich hoch immer noch. Mhm. So, es funktioniert ja wirklich, wirklich gut. Vielen von den Lösungen sind Bürgern heute zufrieden. Wir hatten eine große Diskussion damals, als wir digitale Post gemacht haben, auch aus die Selbstbedienung obligatorisch gemacht haben. Und besonders war es ja von den Politikern her, hat man große Sorgen über die älteren Einwohnern gemacht. Also alle Bürgern über 70 Jahren. Was mit denen? Konnten sie das machen? Wie ist das möglich überhaupt? Ist das nicht ein großes Problem? Und machen wir nicht ein A- und ein B-Team und so weiter und so weiter. Und wir haben uns große Bemühungen gemacht, wie können wir diese älteren Einwohnern überzeugen, sich digital diese Lösungen zu benutzen und so weiter. Und wir haben eine Zusammenarbeit mit mehreren älteren, also was heißt das, Vereinigungen von Älteren, haben wir uns dann verschiedenen Arten von Unterricht aufgestellt, wie sie es probieren konnten und so weiter und so weiter. Und als wir das Ziel ankamen, haben wir es dann gemessen, dass über 97% von allen denen wussten, was sie tun sollten am 1., ich glaube, das war am 1. November 2015. Sie wussten dann, entweder konnte man sich dann, also man konnte opt-out. Und besonders bei den älteren Einwohnern haben wir dann gesehen, dass sehr viele von denen haben sich dann auch dafür entschieden, opt out. Mhm. So das größte Zahl von den ungefähr 10%, die heute jetzt keine digitale Post bekommen, die sind ältere Einwohner. Aber was wir festgestellt hatten, und deswegen, weil sie eigentlich wussten, was sie wollten, war das keine große Problem. Das größte Problem war eigentlich die jüngeren Einwohner in Dänemark. Also Bürgern zwischen 15 und 22. Das haben wir dann entdeckt, dass wir es obligatorisch gemacht haben. Was wir entdeckt hatten, war, dass keiner von denen gewohnt sind, einen Brief zu bekommen. Auch nicht. Ja, waren auch noch nie auf einer Behörde. Also die wissen ja nicht, was nicht, wer eine Behörde ist. Sie wissen nicht, was ein Brief ist. Sie denken, sie bekommen niemals einen Brief. Und das ist immer noch das Problem, dass sehr viele junge Leute öffnen einfach nicht diese digitale Postfach. Und deswegen sehen wir, dass sehr viele die Briefe, die wir an sie schicken, zum Beispiel, dass man sich stellen muss. Man kann ja zum Beispiel, wenn man zu schnell gefahren ist, dann kann man, was heißt dann, ein Z bekommen, dass man zahlen muss. Das entdecken sie nicht, dann kriegen sie die Zinsen drauf, dann müssen sie dann mehr bezahlen und so weiter und so weiter. Wir haben also ein Problem, um die jüngeren Leute zu überzeugen, diese Briefe zu öffnen. Okay. Das ist eigentlich das größte Problem heute. Die älteren Einwohner haben sich entweder entschieden dafür oder nicht entschieden. Aber sehr, sehr viele, trotzdem hat sehr viele älteren Einwohner sich dafür entschieden, sich digital mit den Behörden zu vereinbaren. Und sie benutzen es ja auch heute dann mit den Enkeln über digital zu kommunizieren, zum Beispiel mit Skype oder sowas. Aber kriege ich irgendeine Benachrichtigung, wenn ich da einen Bescheid bekomme oder ein Ticket bekomme? Muss ich da jeden Tag reinschauen? Ja, man kann sich dafür aufzeichnen, entweder kann man ein SMS bekommen, zum Beispiel. Mhm. Wenn man über, also Mobiltelefon, die meisten bekommen heute ihren digitalen Post über ihr Mobil. Mhm. Und dann wird man dann aviziert, ich bekomme jetzt einen Brief, dann kann ich dann reinschauen. Oder ich kann auch einen Text, also ein SMS bekommen. Und dann müssen wir, das ist verschieden von den verschiedenen Behörden, was sie machen. Einige von ihnen haben sich natürlich dafür entschieden, wenn man nach zwei Briefen sieht, dass man öffnet nicht seine digitale Postfach oder man tut nicht, was in den Briefen steht, dann schickt man einen normalen Brief. Okay. Wir haben zum Beispiel auch, wenn man, ja, was heißt das auf Deutsch, wenn man zum Knast muss, also man das Gefängnis, rufen werden. Man muss also. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie das genau heißt, aber ich weiß, was ist. Genau, das haben wir in Dänemark ein Problem gesehen, dass sehr viele sich dafür entschieden haben, sie haben den digitalen Post einfach nicht bekommen, also konnte ich nicht zum Knast gehen. Ja. Das haben wir in großen Anzahl von Bürgern die wir eigentlich gedacht haben, sie wissen es, aber sie wollen es einfach nicht wissen. Ja. Und da haben wir natürlich von Zeit zu Zeit dafür entschieden, dass man einen normalen Brief schicken musste, um das zu sichern, dass sie es wussten, dass sie zum sitzen sollen. Wie habt ihr das denn gelöst? Manchmal beginnen ja mit dem Erhalt einer Nachricht oder mit dem Erhalt eines Briefes irgendwelche Fristen zu laufen. In Deutschland überlegt man gerade dieses Konstrukt, das ist wieder ein schönes deutsches Wort, Zustellfiktion. Das heißt, man nimmt an, dass es zugestellt ist und dann beginnt irgendwie die Frist zu laufen. Wie macht ihr das in Dänemark? Ja, das war auch eine große Diskussion, als wir digitale Post lancierten und auch in einen Gesetzgebung verwandeln hatten. Und wann ist ein Brief in eine digitale Postkasse angekommen? Mhm. Und das ist es in Dänemark, wenn der Behörde es abgeschickt hat, weil dann ist es auch angekommen. Ja, digital kann man da so von ausgehen, ja. Genau, so ist es dann, und dann, das kann man ja auch dokumentieren, dass es dann angekommen ist. Also das zählt von dem Augenblick, dass die Behörde, und normalerweise ist dann Angestellter ist, wenn man auf den Knopf drückt, dann ist es dann an den Bürgern angekommen. Okay, das ist eigentlich auch wieder eine schöne pragmatische Lösung. Also in Deutschland hat man überlegt, mache ich jetzt 3 Tage nach Versand, was ja gleichzeitig der Empfang ist, und ja, eigentlich habt ihr schon recht. Also wenn es verschickt ist, digital ist es eh gleich da. Das sind vielleicht Sekunden oder Minuten, die dazwischen liegen, zwischen Versand und Empfang. Das löst ja auch ein größeres Problem, dass das Post, normaler Post wird langsamer und langsamer verteilt. Das ist immer noch das Problem für die ungefähr 9-10%, die dann nicht digitale Post bekommen. Aber für die 90% ist es heute so, dass sie das Brief bekommen in dem Augenblick, dass es verschickt worden ist. Ja, was ich so schön finde, ist, Dänemark ist aufgrund der wenigen Einwohner ja ziemlich weitläufig. Und obwohl es flächenmäßig gar nicht so riesig ist, aber dadurch, dass da so wenig Leute wohnen, habt ihr ja Ecken, da wohnen nur ganz, ganz wenige Einwohner. Mhm. Und da ihr Internet habt bis in den kleinsten Winkel, ist das ja wunderbar flächendeckend umsetzbar, sowas. Ja, wir haben das gesehen, wir waren zum Beispiel, dass wir auch die Lösungen obligatorisch gemacht hatten und damals auch mit digitaler Post und so, war eine andere Sache, die wir uns auch viel darüber gedacht haben, waren ja natürlich, was machen wir mit Leuten, die nicht selber die digitale Postkasse öffnen konnten oder sich selber betreuen konnten. Also ja. Und da haben wir gesehen, dass es viel einfacher für sie wurden, weil es wurde ja digital, man konnte verschiedene Arten von Hilfsmitteln digital benutzen. Mhm. Und wir haben gesehen, dass die Interessegruppen für Behinderten haben diese Digitalisierung befürwortet, weil digitaler Post und digitaler Selbstbedienung für sie, also für Behinderten, ihr Leben einfacher machten. Ja. Sie konnten sich selber das Brief ansehen oder digital aufgelesen wurde. Und sie brauchten also nicht einen Betreuer, die zum Beispiel Akten durchsehen sollten, die persönlich waren. Weil das konnte man selber. Das konnte es entweder aufgelesen wurde oder man kann die Buchstaben größer machen oder was man auch machte. Und wir haben dann die Behindertenorganisationen haben diese Digitalisierung befürwortet und tun es immer noch, weil es einfach einfacher für die auch Behinderten in Dänemark sich selber zu betreuen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, gerade in Altenheimen, also wo ältere Menschen wohnen. Das ist, wenn ich mir das in Deutschland anschaue, da ist es ein Riesenaufwand, wenn mal die Oma oder der Opa ins Amt gebracht werden muss. Da ist ein Riesenaufwand, da muss ein Fahrer organisiert werden, vielleicht noch ein Spezialfahrzeug organisiert werden, dann muss ein Betreuer mit hin und digital, na gut, dann machen die das einfach direkt im Altenheim. Ja. Da muss sich nur einer mal Zeit nehmen und sich mit demjenigen zusammen hinsetzen. Oder er macht sogar noch alleine. Ja. Ja, und wenn man zum Beispiel eine dänische Kommune besucht, um sich, also man kommt ja nicht da sehr oft, ich komme da jedes 8. Jahr, wenn ich einen neuen Pass brauche oder so. so ist für die meisten Dänen. Man kommt also nie in diese Bürgerservice-Zentren hin, aber sie sehen ja auch völlig anders aus, weil es da ist ein Service-Center. Also man kommt hin, wenn man sich nicht selber betreuen kann, dann kriegt man Hilfe, um das zu tun. Und ja, auch da geht alles ja digital. Auch wenn man es selber nicht kann, dann kriegt man dann Hilfe von einem Behördenangestellten, die sich dann mit, ja zum Beispiel, wenn man Eltern ist und nicht sich selber betreuen kann, dann tun sie es für einen. Ja, das hat mich ja so beeindruckt bei dem Doc 1 in Aarhus. Genau. Du sagst, du kennst es. Da ist ja nur der kleinste Teil, ist ja quasi Behörde. Ja. Der ganze andere Rest. Und Doc 1 ist ja eine Bibliothek. Ja, eigentlich schon. In Aarhus und ein ganz kleiner Teil davon ist ja eine Behörde. Und heute sieht man auch in vielen Kommunen so, dass die Behörde ist nicht, die meisten sind in Bibliotheken untergebracht. Weil da ist die Öffnungszeit länger und es kommt ja nicht viele hin. Also es ist einfacher, dass die Angestellten, die sowieso in einer Bibliothek arbeiten, also in einer öffentlichen Bibliothek, da auch Bürgern betreuen, die sich dann entweder einen Pass oder Führerschein oder ja, wenn sie es irgendwie Fehler gemacht haben, dann können sie da auch hinkommen, um Hilfe zu bekommen. Und es funktioniert wahnsinnig gut und ist ja auch, weil die Öffnungszeiten sind ja viel besser als eine normale Behörde, wo man ja entweder zwischen 10 und 2 muss man da hin und in irgendwie eine Schlange stehen, um sich betreut zu werden. Das ist viel, viel einfacher und man soll, wenn man es nicht selber probiert hat, ja dort eins besuchen in Aarhus oder auch hier in Kopenhagen gibt es auch Stellen auf Bibliotheken, wo man sich betreut werden. Ja, in Deutschland werden die Rathäuser immer größer und wenn sie fertig sind, sind sie zu klein. Und ihr vermietet quasi Behördenbüros an Unternehmen. Das finde ich lustig, finde ich sehr schön. Lars, ich glaube, wir könnten noch lange viel weiter sprechen, aber wir sind jetzt schon bald bei einer Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Keine Ursache. Ich hoffe, ich darf bei Gelegenheit mal wieder auf dich zukommen, wenn ich Fragen zu Dänemark habe. Ja, wir können auch mal einen Podcast über Klima machen, aber. Können wir gern machen. Ist im E-Government-Podcast eher nicht so en vogue, aber vielleicht können wir mal über alternative Verkehrskonzepte oder ähnliches, was mit Klima ja zusammenhängt, mal drüber sprechen, weil das ist auch ein Thema, was mit Digitalisierung eng zusammenhängt. Ja, und es gibt ja viele Themen mehr. Wir können über Daten sprechen und Grunddaten und wie wir es auch in Dänemark machen, weil es ist auch ziemlich unterschiedlich von Deutschland. So, es gibt ja mehrere Themen, die wir bestimmt ein anderes Mal besprechen können. Ich freue mich. Also, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Bis demnächst. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den egovernment-Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.